gib mir Kraft und Mut. Würde gerne bleiben, doch ich muss fort. Ich trag dich immer bei mir, egal an welchem Ort. In dieser kalten Morgenluft höre ich wundersame Klänge. Der Ort erfüllt mit deinem Duft. Die Gedanken, sie sind bei dir, ich verliere. Gehe ziemlich planlos durch die Stadt. Dann wild vor meinen Augen, das werde ich niemals satt. Wo immer ich auch bin und was ich tu. Ich spüre deine Nähe, du lässt mir keine Ruhe. Doch diese Nähe macht mir Angst. Und ich glaube zu erkennen, ich brauche mehr Distanz. Sonst beginne ich von innen an uns zu verbrennen. Vergessen, nichts bleibt so, wie es war.